Judenschwein. Denn zu Kreuze kriechen kann nicht für Arier sein. Die Bibel und das Kruzifix, die soll der Geier holen. Wir wollen eure Waffen nicht und euren Schweinebart aus Polen. Allvater Wotan soll unser Erlös sein. Allvater Wotan wird Germanien befreien. Und wollt den Frieden schaffen. Es muss an jede Kirchentür Frieden schaffen, ohne Waffen. Wallvater Wotan soll unser Gott sein. Wallvater Wotan wird Germanien befreien. Sehen eure Taten und seine Welt befehlen, den Nächstmannstätten braten. Ein Blitz auf Donners Hammer fällt in der Kirche ein. Mit Blitz und deinem Judenblatt erhört dich nicht, noch Christenschwein. Wallvater Wotan soll unser Gott sein. Wallvater Wotan wird Germanien befreien. Wallvater Wotan soll unser Erlös sein. Wallvater Wotan wird Germanien befreien.